Meine Augen sind Harpunen. Dad! Hier stechen meine Harpunen nicht. Gar nicht erst versuchen, etwas sehen zu wollen. Ihre Haken finden keinen Halt. Deine Augen gewöhnen sich leicht daran. Eigengrau. Auch Eigenlicht oder Eigenrauschen. Von Ludwig Berger. Bezeichnet das, was man sieht, wenn man nicht sieht. Dark, deutsch dunkel. Im England des 18. Jahrhunderts auch gebräuchlich als Verb. To dark, hören. Okay, wie am besten? Ja, soll ich es dir durchgeben am besten? Ja, also ich würde den Koffer abnehmen. Ja, okay, danke. Lass den erst durchrutschen. Ja. Am besten machst du das Kabel vielleicht ein bisschen länger. Oder ich gebe es dir einfach runter und du hältst es nach oben. Das kann ich auch machen. Ja? Super. Kann ich dir so runtergeben? Ja. Also den Sack habe ich erstmal. Ja. So, die Kopfhörer, da muss man auf nichts aufpassen, denke ich. Nee. So, das Mikro. Ja, ich hab's. Okay. Ist das an? Läuft das? Das läuft, ja. Ah, gut. Okay. Du kannst nachkommen. Erster Raum. Die Dunkelheit bringt verschiedene Faktoren mit sich. Mit der Dunkelheit kommt die Kälte. Es ist eine scheinbar lebensfeindliche Umgebung. Ist aber nur scheinbar. Wer sich näher mit der Materie befasst, weiß, dass es doch ein sehr vielfältiges Leben gibt. Was man an der Erdoberfläche nicht oder selten erleben kann. Die wirklich absolute Dunkelheit, vielleicht auch verbunden mit der absoluten Stille. Also man ist auf jeden Fall weg von der Erdoberfläche verschwunden und hat auch die Welt an der Erdoberfläche hinter sich gelassen. Ich empfinde es einfach als totalen Luxus, so einen Zustand wahrzunehmen, weil man eben wirklich auch, finde ich, entlastet wird mal von ganz vielen oder eine bestimmte Art von Wahrnehmung entlastet wird zugunsten einer anderen. Und man ist darauf eingestellt, auch andere Reize, die eben auch sehr präsent sind, wie Kältereize, Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsreize oder Qualitäten vom Raum oder auch so zwischenmenschliche Dinge viel intensiver wahrzunehmen. Und man hat eben montert das Eichenblatt auf Lehmbett sozusagen als reinen Duft vor sich. Ja, und dazu kommen eben auch Geräusche noch, die man sonst nicht hat. Es gibt regelrechten Wind unter Tage, der auf bestimmte Architekturen in der Höhle zurückzuführen ist, insbesondere bei, sagen wir, klüftig angelegten Höhlen. Und man hat auch die Geräusche der Menschen, eben der Höhlenforscher, oft sind die wenigen Meter vor dem Ausstieg noch mal sehr schwierig. Und es ist dann ja, fast ein Geburtserlebnis manchmal, wenn man wieder rauskommt. Widerhaken nichts an Land. Mein Körper wird zum Treibnetz. Ich höre das Flüstern der Fahrgäste, den Gang der Vorübergehenden, spüre ihren Luftzug. Ich sammle ein, ohne zu sortieren. Aber das Entscheidende bekomme ich nicht mit. Ich nehme die Augenbinde ab. Das flache Bild auf meiner Netzhaut reißt das Netz auf. Vor mir liegt eine im Raum entleerte Ansammlung von einzelnen Dingen und Menschen. Das Nichtverstandene wird selbstverständlich. Das einmalig Nächtliche alltäglich. Zweiter Raum. Alles klar, Silvi. So, am besten sich denn sich hier hin. Mhm. Weil jetzt kommen noch zwei Damen mit raus und Silvi nimmt sie dann mit, okay? So, hallo? Siehst du mal jetzt? So, ich schicke mal die zwei Damen von der 24 in die Schleuse, ja? Bis nachher, meine Damen. Das ist die Karaffe und so. Ist das Glas? Ich stelle ganz oft fest, auch bei mir selbst, dass man zuerst denkt, wenn man nichts mehr sieht, würde man kaum noch etwas mitkriegen oder irgendwie alles wieder an einem vorbeigehen. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die anderen Sinne wahnsinnig viel können, viel mehr, als wir denen zutrauen. Die Gäste, die ängstlich reinkommen, die werden dann immer routinierter und plötzlich fühlen sie sich sogar wohl. Eigentlich auch geborgen, also vermittelt auch Geborgenheit, Entspannung, Entschleunigung. Und Sie haben ja vielleicht auch gemerkt, dass man hier ganz anders miteinander umgeht, die Gäste, die sich auch nicht kennen. Also die Damen sind ja mit Ihnen ganz locker umgegangen. Herzlich willkommen, wir sehen dich, aber ich bin die Sabine. Und der Nachbartisch hat sich noch mit eingeklinkt. Ne? Darf ich vorstellen? Ali, Ludwig, Ali. Ich kenne Ali auch nicht. Das wäre im normalen hellen Restaurant gar nicht möglich. Ich staune, wie ungezwungen man miteinander redet, was man nicht machen würde, wenn man sich sehen würde, oder? Also ist doch so. Das würde man gar nicht machen sonst. Genau, und auch mal nicht gesehen werden, ist auch ein spannendes Gefühl. Und trotzdem aber unter Menschen sein. Tisch 25 möchte zahlen. Für Tisch 24 mit. Und wir bedanken uns bei Tisch 13. Man hat auch die Chance, seine ganzen Alltagsabläufe mal zu hinterfragen. Ne? Wie nehme ich normalerweise das Messer und die Gabel in die Hand oder wie führe ich das Glas zu meinem Mund? Diese kleinen Dinge, die man jeden Tag so oft verrichtet, können hier nochmal intensiv wahrgenommen werden, weil man es zuerst mal finden muss, das Glas auf dem Tisch, ne? Oder muss es sich ertasten, wie die Gabel in der Hand gut liegt oder so, ne? Jede Aktion, die man macht, hat eine andere Qualität. Weil man sie halt bewusster ausführt und auch bewusst zielgerichtet ausführt. Man ist sich sonst nicht bewusst, dass wenn man sich im Dunkeln um 90 Grad drehen will, dass es nicht so einfach ist. Also der eine dreht sich dann komplett um die eigene Achse und denkt, es sind 90 Grad. Und der andere läuft geradeaus weiter und glaubt auch, dass er rechts abgebogen ist. In dem Prozess habe ich auch erst irgendwie kapiert, was es bedeutet. Ich finde das wie so eine tolle Behandlung. Muss immer der Morgen wiederkommen. Endet nie des irdischen Gewalt. Unselige Geschäftigkeit verzehrt den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer ewig brennen. Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit, aber zeitlos. Und raumlos ist der Nachtherrschaft. Ewig ist die Dauer des Schlafs. Die künstliche Beleuchtung verlängert den Tag ins Beliebige. Der lange, traumreiche Nachtschlaf früherer Zeiten wird zu einem Kompaktschlaf rationalisiert, bei dem man sich nur noch schwer an seine Träume erinnert. Die Lichtverschmutzung blendet nicht nur den Weltraum, sondern auch meinen Innenraum. Die Schattenseite des Lichts ist nicht die Dunkelheit, sondern das Fehlen der Dunkelheit. Dritter Raum. Interessante Sachen, der macht nämlich Tonaufnahmen. Tatsächlich, guten Abend. Hier ist ein großes Bett. Und hier ist dann eigentlich, das war früher das Ringraum, das ist jetzt so ein kleiner Raum, wo nur so ein Sofa steht. Hier sitzen sie dann auch und da gibt es ja diese Gloveholz, ne? Da geht dann hier so weiter. So when you get in there, you can't really see anything. But you're able to sense by intuition what feels good for you. So whatever is presented to you is not necessarily about what you take in a way that is what you have, but it's more about what you feel. And obviously this is a place of promiscuity and there is a lot of anonymous sex, but such is life. It's all about anonymity and not intimacy. You know, it's just like, it happens really like a more, you know, animalistic state of mind. There's moments when you feel like, you know, going to the darker energy, you know, the raw sexual, you know, skin, body, blah, you know. And then the act happens and then you're gone, you know, it's just like, Ja, du hörst auf, Gefangener zu sein von deinem Gesicht, von deiner Vergangenheit, von deiner Identität. I don't want your identity. I just want a piece of your meat. You want your dick sucked? Drink. Dance. Strip. Fuck. Every Sunday night, the only place in Berlin where the heat matches the meat. This is not darkness. This is just lack of electricity. The darkness that exists in the world, it is the darkness that you face whenever you go to a shopping mall, whenever you aim for something that is given to you by advertisement and by the media, that you know that somewhere along the line you cannot get for yourself. Wenn wir jemand anderen schön finden, das ist oft schon ganz schön sozialisiert. Das entspricht oft tatsächlich einem Schönheitsideal, was wir tagtäglich irgendwo sehen. Man wird ja visuell wirklich zugetrönt mit Bildern und Menschen, während dann so die anderen Eindrücke, die man erleben kann, die Stimme, wie klingt die, wie ist der Geruch, die anderen Wahrnehmungen, die sind viel direkter, also auch evolutionär viel direkter am Menschen dran. Das heißt also, den Geruch, den kann man sich sozusagen nicht ansozialisieren, was man schön oder schlecht findet. Das ist irgendwie in uns und das lässt sich auch nicht verändern, während das Aussehen sehr wohl. Ne? Also das, was wir als schön oder hässlich empfinden, das ist schon sehr stark sozialisiert. And when you come down here, you are free from all of that. Yeah. And whatever Christmas lights and, you know, whatever society tells you that you should be, you break it down from the minute you step down here because you let loose and you express yourself. This is free cocksucking, freedom of speech, without the need of words. Welcome to it. Während das Licht im Raum verschwindet und den Dingen Platz macht, auf die es trifft, hat die Finsternis ihre eigene Dichte. Sie berührt mich direkt, umhüllt, durchdringt und durchläuft mich sogar von allen Seiten. Wenn es keinen Unterschied mehr macht, ob ich meine Augen öffne oder schließe, sind innen und außen Körper und Umwelt kaum noch zu unterscheiden. Vierter Raum. Einen recht guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns, Sie bei Into the Dark begrüßen zu dürfen. Falls sich Ihrer liebe Musiker nähern, bitten wir, diese nicht zu berühren. Ferner bitten wir Sie, Ihre Liege während des Abends nicht eigenständig zu verlassen. Selbstständiges Herumlaufen im dunklen Raum ist strengstens untersagt, da dies zu gefährlichen Kollisionen führen könnte. Bitte begeben Sie sich nun zu einer von Ihnen ausgewählten Liege. Zum ersten Mal kommt und dann ist es dunkel. Dann hat man noch keine Orientierung oder so, aber für uns ist es halt jetzt so, dass wenn man reinkommt, das Licht ausgeht, dann ich sehe trotzdem den Raum. Also ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, wo ich hingehe und ich kenne jede Ecke. Das ist auch interessant irgendwie, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, das Licht geht aus eigentlich. Thank you. ehrlich gesagt habe ich nach dem Projekt immer weniger Lust, im Licht zu spielen. Im Konzert spielt ja das Visuelle eine extrem große Rolle. Also man hört ja zum großen Prozentsatz mit den Augen. Ich schweife öfter ab bei einem normalen Konzert. Ich schaue mir die Musiker an zum Beispiel oder ich analysiere so, was sie machen und ob das jetzt gerade ganz präzise war. Aber vor allem bleibe ich weniger konzentriert dran. Man könnte ja meinen, wenn es dunkel ist, dann schweift man eher ab. Aber das ging mir überhaupt nicht so. Ich war die ganze Zeit voll da. Weil man sich sozusagen seine eigene Welt dann kreieren kann und das viel leichter, das Außenrum viel leichter vergessen kann. Es hat mich wirklich von vielen Dingen befreit. Auch von so körperlichen Hindernissen beim Spielen oder so. Also zum einen fand ich es toll, dass man so alleine war auf der einen Seite, die Dunkelheit einen so eingenommen hat. Für mich ist es halt damit verbunden, dass wenn man musiziert, dass man plötzlich eben eine ganz große Freiheit hat, weil man nicht beobachtet wird dabei. Und auf der anderen Seite hat man aber das Gefühl gehabt, man ist total in der Musik drin, also man ist so in der Musik gebadet worden. Es ist auf jeden Fall ein Eintauchen. Ich glaube auch, dass das Hören auch ganz anders ist. Weil man nicht mehr so analytisch an die Musik herangegangen ist, sondern man konnte sich gar nicht dagegen wehren. Ich hatte total die Erfahrung, dass sie komplett in meinen Körper reingegangen ist und ich konnte mich da gar nicht abschirmen. Ja, es ist wie so ein, fast wie so eine Natursituation oder so, wo man im Dunkeln spürt man die Präsenz von dem spielenden Körper, glaube ich, viel mehr. Also für uns ist es ja auch so, weil wir können uns nicht gegenseitig sehen und dadurch können wir uns nur auf die Präsenz von dem anderen Körper verlassen. Und man hat natürlich den Atem, um sich irgendwie auch noch Zeichen zu geben, aber ganz viel läuft auch nur darüber, dass man irgendwie spüren muss, dass der andere da ist. Dadurch hat man keine, also auch natürlich durch die Konstellation, wie das hier ist, Musiker sind ja die ganze Zeit zwischen den Zuhörern, ist man einfach Teil von diesem Raum. Und jeder Körper hat irgendwie eine Präsenz im Raum, aber es ist dann, ja, es gibt eben dann keine Hierarchie. Es gab dann schon Unterschiede. Also ich war zwischendrin, kam auch so eine leise Angst mal und dann habe ich mich auch mal amüsiert. Aber insgesamt war ich total ergriffen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit, sind mir die Tränen runtergelaufen. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Also jeder geht so anders halt mit dem Moment um, dass jeder empfindet es so anders, ob das mit Angst verbunden ist oder nicht. Es ist sicherlich individuell Verschiedenes, erlebt jeder für sich anders. Manche genießen es nur, andere finden es doch ein bisschen anstrengend. Anstrengend oder? Vorstellung, dass es ganz eng ist und dass sie Beklemmungsängste kriegen müssen. Und ich habe dann aber auch bald tatsächlich für mich entdeckt, dass es eine Form von Geborgenheit und auch Schutz vermittelt. Und wenn man sich in einen dunklen Raum legt, dann kann man sich ja jeden Raum erdenken, den man möchte. Also der Raum wird ja viel größer als das, was man hier hat. Eigengrau. Ein Lob der Dunkelheit. Von Ludwig Berger. Erster Raum. Höhle bei Jena Löbnitz mit Höhlenforscher Eckart Göbel. Höhlenaufnahmen im Wasser. Dieter Weiß. Zweiter Raum. Das Dunkelrestaurant Noctivagus in Berlin mit Kulturmanagerin Maya Kunzelmann und Restaurantguide Silvia Goldammer. Dritter Raum. Darkroom des Berliner Clubs Ficken 3000 mit Besitzer Frank Redis und den Besuchern des Darkrooms. Vierter Raum. Into the Dark. Ein Projekt von Sabrina Hölzer und dem Solistenensemble Kaleidoskop im Funkhaus Berlin mit Cellist und künstlerischem Leiter des Ensembles Michael Rauter. Textfragmente von Novalis, Michel Foucault und Roger Caillois. Sprecherin Olga Wäscher, Sprecher Tobias Schormann, Assistenz Lichtaufnahmen Michael Kugler. Dramaturgie Florian Fischer, Betreuung Robin Minard, Nathalie Singer und Mario Weise. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar und des Studios für elektroakustische Musik Weimar 2013.